als du noch voll Unschuld hier zum Altar tratst und im verblätterten Büchelchen deinen Gebeten nachlalltest, halb Kinderspiel, halb Gott im Herzen. Gretchen, wo steht dein Kopf? In deinem Herzen welche Missetat? Betest du für deiner Mutter Seele, die durch dich sich in die Pein hinüberschlief? Und unter deinem Herzen schlägt da nicht quillend schon Brandschande Mahlgeburt und ängstet dich und sich mit Ahnde voller Gegenwart? Weh, weh, wär ich der Gedanken los, die mir rüber und nübergehen wider mich. Grimm fasst dich, der Posaunenklang, die Gräber beben und dein Herz aus Aschenruh zu Flammenqualen wieder aufgeschaffen, bebt auf! Wär ich hier weg, mir ist, als ob die Orgel mir den Atem versetzte, Gesang mein Herz im Tiefsten löste. So eng. Die Mauernpfeiler befangen mich. Das Gewölbe drängt mich. Luft! Verbirgst du dich? Blieben verborgen dein Sünd und Schand? Luft, Licht, weh dir. Von dir ab, die Hände dir zu reichen, schauert's ihnen, den Reinen, weh. Nachbarin, euer Fläschchen.